أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Wie wir bereits versprochen haben, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, werden wir heute mit Allahs Erlaubnis mit dem Buch Al-Masail Al-Jahiliyyah von Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala beginnen. Und wir werden den Kommentar auf das Buch werden wir von Sheikh Ahmed Al-Hazimi nehmen, inshallah. Ihr kennt Sheikh Ahmed Al-Hazimi, einer der Schuyukh unserer Zeit sozusagen. Wieso nehmen wir das Buch? Ja, es gibt auch andere Shuruhat, also Kommentare auf das Buch Masail al-Jahiliyyah. Oder das Buch hat auch einen anderen Namen, Barakallahu fikum, wie zum Beispiel in dem Buch Durr al-Saniyyah haben wir hier, der zweite Mujallad, okay, in Durr al-Saniyyah, wird das Buch, der Sheikh hat einfach das Buch mit Bismillahirrahmanirrahim begonnen, Rahimallahu ta'ala. Ja? Dann hat er gesagt, das sind die Sachen, Umur, khalifa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ahl al-Jahiliyyah. Das sind die Sachen, bei denen sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von den Leuten der Jahiliyyah unterschieden hat. Khalifahum bedeutet, er hat darauf bestanden, sich von ihnen zu unterscheiden in dieser Sache. Weil manchmal gibt es einen Unterschied, der eine ist weiß, der andere ist schwarz. Der eine ist weiß, weiße Hautfarbe, und der andere ist schwarze Hautfarbe. Die unterscheiden sich nicht, weil sie darauf bestehen, sich zu unterscheiden. Sondern das ist ein Unterschied von Allah subhanahu wa ta'ala, ob sie es wollen oder nicht. Okay? Aber hier, Mukhalafatul Mushrikin, dass man sich von den Mushrikin unterscheidet, hier ist es was? Eine gewollte, gezielte Sache. Ahlul Jahiliyyah, die Leute der Jahiliyyah, min al-Kitabiyin wal-Ummiyin, die Leute der Schrift und die Mushrikin ohne Schrift. Die sind damit gemeint. Wir werden inshallah ta'ala das erwähnen. Jemand wird sagen, wieso das Buch von Hazimi? Wieso nicht ein anderes Buch? Es gibt auch andere Kommentare auf das Buch, was andere Schüler geschrieben haben. Dieses Buch nehmen wir absichtlich, weil es kurz ist und zusammengefasst. Ja? Die Ibarat sind leicht und es ist eine kurze Zusammenfassung, was leicht ist. Also es ist nicht schwer für Tulab al-Ilm, also die lernen wollen. Barakallahu fikum. Taib, inshallah ta'ala. Wie wir bereits gesagt haben, Masail al-Jahiliyyah, au al-Masail alati khalafa fiha Rasulullah s.a.w. Ahl al-Jahiliyyah. Taib, wieso ist dieses Buch wichtig? Wieso haben wir dieses Buch genommen? Warum ist dieses Buch so wichtig für uns? Dass wir mit diesem Buch beginnen. Wir haben ja in Akhida bereits viele Bücher genommen. Wir haben Sachen aus Keshfi Shubuhat erwähnt. Wir haben Sachen aus Usul al-Thalatha erwähnt. Wir haben Vorträge aus Kitab al-Tawhid gehalten. Wir haben Vorträge aus Fatawa al-A'immat al-Najdiyya, die Aussagen der Imame aus Najd, A'immat al-Tawhid, haben wir auch gemacht. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Aber dieses Buch ist wichtig, sagt Sheikh Hazimi, hadha al-kitab qa'imun ala aslin min usul al-din wa huwa mukhalafat al-kuffar. Dieses Buch ist gegründet oder aufgebaut auf einem wichtigen Fundament, asl min usul al-din, ein wichtiger Fundament von den Fundamenten dieser Religion, und das ist mukhalafat al-kuffar, das Unterscheiden von den Kuffar, und das ist wirklich ein Asl von usul al-din. فهنا أراد المصنف أن يجمع كل كتاباته ومصنفاته فهذه تعتبر رؤوس أقلام. Und in diesem Buch Masail al-Jahiliyyah wollte der Sheikh oder der Autor des Buches, also Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله, wollte was machen? Wollte alle Risail wollte er zusammenfassen und hier schreiben. Okay? Allgemein die Bücher von Sheikhul Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, die sind nicht so solche klassischen Bücher, die haben ein Name des Buches, sondern das sind Resail. Das sind kleine wie soll ich sagen, Risala, das ist Risala. Kleine Botschaften sozusagen, die geschickt worden sind, überall auf der ganzen Welt, in der islamischen Welt natürlich. Ja? Damals. Wie es so üblich ist mit Juhal, Leute, die Jahele sind, Leute, die keine Ahnung von Islam haben. Was machen sie? Die erzählen ständig Geschichten über Ahle Dawa. Leute, die Dawa machen, Leute, die den Islam verbreiten, Leute des Jahels, ständig erzählen sie Sachen, sie machen dies, sie machen das und lügen dabei noch. Ja? Lügen sich gegenseitig an und verbreiten was? Falsche Informationen. Warum? Das ist der Plan des Shaitans, damit sich diese Leute von diesen Büchern und von dem fernhalten. So haben dann, obwohl diese Bücher ganz einfach sind, ja, die ganzen Bücher von Sheikh Rahimullah Ta'ala sind, Allah sagt, Hadith vom Propheten, die ganzen Bücher. Ja, nichts kommt von ihm, dass er sagt, irgendwelche Meinungen von ihm. Nur Ayat und Hadithe und Aussagen der ersten Generationen, Barakallahu Fikum. Ja? Du schickst jemandem ein Buch und sagst, ah, Kitab und Tawhid von Sheikh Mohammed. Ah, das will ich nicht, das sind diese Leute und so und Lügen verbreiten sie. Deswegen, was haben die Duat damals gemacht? Talibul Ilm. Sie haben einfach den Namen, sie haben geschrieben, Sheikh Suleiman At-Tamimi. Und Sheikh Suleiman ist ein Großvater von Sheikh Mohammed. Ja? Sie haben geschrieben, Suleiman At-Tamimi, von dem Stamm Beni Tamim. Es ist aber auch bei den Arabern üblich, dass man manchmal sagt, ich bin Sohn von dem und dem und du erwähnst Namen von deinem Großvater, nicht von deinem Vater. Warum? Weil dein Vater ist unbekannt, keiner kennt ihn. Aber dein Großvater war ein Alim, ein Sheikh, ein bekannter Mann, deswegen nennt man ihn, sagt man, ich bin Sohn von, keine Ahnung, keine Ahnung, wer jetzt. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Aber da wurde diese eine Hila gemacht. Ja? Die Leute lesen das Buch und sagen, Allahu Akbar, das Buch ist phänomenal. Dann weißt du, wem das Buch wirklich gehört? Sheikh Mohammed. Sag Subhanallah. Auf diese Art und Weise haben viele Leute Tauba gemacht. Sie haben gesagt, Subhanallah, wir haben gegen diesen Sheikh schlecht geredet, weil wir Desinformationen gehört haben. Ja. Deswegen auch viele Leute kommen nicht zu unseren Vorträgen. Warum? Zwei Gründe. Der eine Grund ist Jahl. Sie haben keine Ahnung von Islam. Deswegen interessiert sie auch nicht Islam. Ja. Ihn interessiert das nicht. Er lebt in einer anderen, in einem anderen Tal. Ja. Und zweite Sache, Leute, sie lieben Islam und lieben das, den Ilm, aber man hat ihnen falsche Informationen gegeben und die haben sie einfach so angenommen, ohne sie zu, was? Ohne sie zu prüfen, ohne sie zu sehen, ob das wirklich stimmt. Ja? Al-Muhim, die ganzen Resail, die Mohammed, Rahimahullah, Sheikh Mohammed geschrieben hat, sind so kurze, zusammengefasste Sachen für Awam, für einfache Menschen, ja? Und für Duat und für Ulema, damit sich auch die Ulema damit, wie nennt man das, identifizieren können. Ja? Sag Allahu Akbar, das ist es. Das ist das. Das ist die Problematik unserer Umma. Jetzt nimm irgendeinen Sheikh, keine Ahnung, in London oder irgendeinen Sheikh in Kairo oder irgendeinen Sheikh in Riyadh oder irgendeinen Sheikh in Indien. Ja? Die kennen sich zwar nicht. Wenn man sie über ein bestimmtes Thema fragt, zum Beispiel, was ist Mekanatu Sunnah im Islam? Der Platz der Sunnah des Propheten im Islam. Ja? Alle werden dir das Gleiche sagen. Und wenn man dann vergleicht, ja, sagt man, das ist es. Ja? Wenn man dann die Bücher, zum Beispiel das Buch von diesem Sheikh aus Kairo, du schickst es zu einem Sheikh nach Indien oder nach London oder sonst irgendwo, nach Riyadh, sagen, ja, das ist es, das ist phänomenal. Ja? Ich gebe einen Unterschied, dass das gut ist. Okay? Obwohl sich diese Leute nicht kennen, haben sich noch nie gesehen, haben noch nie miteinander kommuniziert, aber sie haben den gleichen Masdar. Was ist der Masdar? Die gleiche Quelle, von wo sie ihre Religion nehmen. Und das ist Koran und Sunna. Und es gibt keine Dritte. Ja? Alles andere, was die Ulema dann erwähnen, wie zum Beispiel Qiyas oder Ijma', Barakallahu Fik, Ijma' oder Amelu Ahlil Medina oder Istihsan oder Istishab und so weiter und so weiter. All diese Sachen müssen Koran und Sunna übereinstimmen mit Koran und Sunna. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Deswegen, wenn wir die gleiche Quelle haben, werden wir auch die gleichen Meinungen haben. wenn sich unsere Quellen unterscheiden? Ja? Von wo lernst du denn, wo lernst du denn Islam? Ja, ich lerne Islam von irgendeinem Scheich, so und so. Okay, von wo? Was wird da erwähnt? Koran und Sunna? Nein, da werden eigentlich Aussagen irgendwelcher Hodjas erwähnt, Aussagen irgendwelcher Leute, die früher gelebt haben. Welche Namen? Ne, Namen? Sahaba, Tabi'in, Imame der Sunna, bekannte Namen wie Abu Hanifa zum Beispiel, oder Imam Ahmed, oder Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, oder irgendwelche Namen, die kein Mensch kennt. Ja. Diese Hodjas kennt man vielleicht nur irgendwo in der Türkei, oder man kennt sie nur in Pakistan, oder man kennt sie irgendwo in Kosovo. Ja. Behalte diese Sachen für dich. Ja. Wenn man nur als Türke, und nicht jeder Türke, sondern nur die Türken, die da wohnen, in diesem Dorf, wenn man nur als so einer richtigen Islam praktizieren kann und der Rest der Welt sind keine richtigen Muslime, dann ist das der größte Beweis, dass diese Fidalal im Mubin sind. Ja? Der gerade Weg Richtung Jahannam. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Deswegen, der Islam ist eine universelle Religion für jeden. Für jeden. Ja? Egal welche Hautfarbe, egal welche Nationalität, gleiche Masdar, gleiche Quelle, Quran und Sunna. Wer eine andere Quelle will, wird in die Irre gehen. Kommen wir wieder zurück, Barakallahu fikum. Dann sagt Sheikh, فدل على أن المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كانت نتائج من تلك المقدمات التي ذكرها في كتبي. Dies deutet darauf hin, dass diese Messail, diese Fragen oder diese Punkte, Messail al-Jahiliyyah, Messail, also Punkte oder Sachen, bei denen sich der Prophet unterschieden hat von den Kuffar, von den Mushikin, Ahlul Jahiliyyah, die Leute der Jahiliyyah, das erwähnen wir noch. Daraus können wir sehen, dass der Prophet, dass der Sheikh Mohammed, diese wichtigsten Sachen in diesem Buch gesammelt hat. Dann sagt er einige Punkte. هذا الكتاب خلاصة لكل ما أمر الله به ورسوله. Dieses Buch, also Messail Jahiliyyah, ist خلاصة, Zusammenfassung von all dem, was Allah befehlt und sein Prophet. Und es gibt keinen Unterschied zwischen den Befehlen Allahs und den Befehlen des Propheten s.a.w. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also die Wichtigkeit von Messail Jahiliyyah, die Wichtigkeit, dass du lernst, wie die Leute der Jahiliyyah waren. Die Leute der Jahiliyyah, das waren die Mushrikin, vor dem Kommen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Leute der Jahiliyyah. Jahl ist Unwissenheit. Jahiliyyah ist die vorislamische Zeit. Egal ob allgemein die vorislamische Zeit oder deine vorislamische Zeit. Als du gelebt hast in einer Zeit, wo du kein Muslim gewesen bist. Dann nimmst du Islam und sagst, in meiner Jahiliyyah, meine persönliche Jahiliyyah. Ich meine nicht die Jahiliyyah in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Wieso ist es wichtig? Man muss diese Sachen lernen. Wir werden das inshallah ta'ala erwähnen. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ihdina sirat al-mustaqim. Leite uns den geraden Weg. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Den Weg deren, denen du deine Gnade erwiesen hast. Ja? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, غير المغضوب عليهم. Nicht den Weg von denen, die deinen Zorn und Wut ausgelöst haben. ولا الضالين. Und auch nicht den Weg, die irre gegangen sind. Aus der ersten Sura aus Koran, die erste Sura im Koran. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dhalin. Leite uns den rechten Weg. Welcher Weg? Weg, denen du deine Gnade erwiesen hast. Nicht den Weg deren, die deinen Zorn ausgelöst haben. Die du bist böse auf sie geworden, ja Allah. Wa al-dhalin, und auch nicht der Weg deren, die in die Irre gegangen sind. Ja, aus dieser Sura können wir verstehen, wie wichtig es ist, dass wir den Weg der Dalin kennen und dass wir den Weg von Maghdub und Alehim kennen. Ja, wie ist es möglich? Wie ist es möglich? Du sagst, oh Allah, leite mich den geraden Weg, aber du befolgst Juden. Maghdub und Alehim in dieser Sura, was sagen die Mufassirun? Wer sind Maghdub und Alehim? Al-Yahud. Ja? Du machst das, was die Juden machen. Ganz genau das Gleiche. Was machen die Juden? Na? Die Juden wissen, kennen den Islam ganz gut. Ja? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Über die Juden, haben sie den Propheten gekannt? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sie kennen den Propheten so gut, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Sie kannten den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gekommen ist, in ihren Büchern. Altes Testament haben sie alle Eigenschaften von Mohammed gesehen und von den Leuten von Mohammed. Aber sie wollten nicht. Sie hatten Ilm, aber wollten nicht. Allah ist auf sie böse geworden. Aber die Christen, Dalin, Walab Dalin, Dalin, das sind die Christen. Das sagen die Ulema, oder nicht? In Tafsir Tabari, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Qurtubi und so weiter und so weiter. Abbas, Mujahid, Ikrima und so weiter und so weiter. Ja? Ibn Abbas, nicht Abbas. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Wo sind wir stehen geblieben? Das sind die Dalin, die sind irre gegangen. Das bedeutet, sie wollten was machen. Sie wollten etwas glauben. Sie wollten eine Religion. Aber sie sind in die Irre gegangen. Okay? Du bittest Allah, sagst du, Allah leite mich den rechten Weg. Kein Problem, Allah wird dich den rechten Weg leiten. Aber du musst lernen, was ist der Weg des Kufrs? Du musst ihn lernen. Weil nur auf diese Art und Weise kannst du dich vor diesem Kufr beschützen. Sagt Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wir erwähnen, wieso dieses Buch so wichtig ist. Ja? Dieses Buch ist unter anderem so wichtig, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer einem Volk ähnelt, er gehört zu ihnen. Ja? Hadith und Sahih. Ja? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer einem Volk ähnelt, er gehört zu ihnen. Okay? Wenn du ihnen nur äußerlich ähnelst, in welchem Sinne und so Sachen halt, okay? Obwohl Islam und Muslime haben ihre eigene Praxis in dieser Sache, dann sagen wir, er ähnelt ihnen in diesen Sachen. Aber wenn du ihnen ähnelst in ihrer Akida und ihrem Glauben, dann gehörst du komplett zu ihnen. Ja? Kufrun Akbar. Aber dazu kommen wir noch, inshallah. Taib. Dann sagt der Sheikh, فَهَذَا فِيهِ مُفَاصَلَ بَيْنَ سِرَاتِ الْمَنْعُومٌ عَلَيْهِمْ وَبَيْنَ الْمَقْدُوبُ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِينَ. Diese Aya, die wir erwähnt haben aus Surat al-Fasila, aus Surat al-Fatiha, sie ist Fasila. Was ist Fasila? Ja. Esch? Trennung. Ja. Fasila kann man auch Komma nennen, bei einem Satz, wenn du schreibst. Fasila. Ja. Al-Muhim. Das ist der Esch? Trainer. Trainer, Ewa. Der Trainer zwischen den Man'um und Aleihim. Die Allahs Gnade bekommen haben und die Allahs Zorn ausgelöst haben und die irre gegangen sind. Nam. Dann sagt Sheikh also, damit man diese Messiah gut lernt, muss man vorher wissen, was Jahiliyyah ist. Ja? Was Jahiliyyah ist. Wir haben ja bereits gesagt, Jahiliyyah, manche Ulema, inshallah, das kommt dann. Aywa. Nein, das kommt dann, inshallah ta'ala. Darüber reden wir, wenn es dazu kommt, inshallah ta'ala. Taib. Jetzt erwähnen wir einige Sachen, die auch sehr wichtig ist. Taib. Erster Punkt. Das ist, wir haben noch nicht begonnen mit dem Buch. Ja? Wir haben noch mit dem Buch noch nicht begonnen. Das ist nur eine Muqaddama sozusagen, also eine Einleitung in das Buch. Das Buch beginnt dann mit Bismillahirrahmanirrahim. Ja? Schau, Bismillahirrahmanirrahim. Dann begonnen. Okay, beginnt das Buch. Ja? Was wichtig ist zu erwähnen, es gibt einige Überlieferungen von dem Buch. Ja? Die Söhne und Enkel von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Okay? In manchen Büchern wird 130 ja, Messail erwähnt, Fragen. In manchen 100. Ja? Aber was ist der Grund dafür? Der Grund dafür, und das werdet ihr dann später sehen, inshallah ta'ala, ist, dass manche Schuyuch unter einem Punkt, unter einer Mes'ela, zum Beispiel der Punkt 98, da haben sie zwei oder mehrere Punkte unter einem Punkt erwähnt. 98, und da erwähnen sie einige Sachen, die sind aber normalerweise mehrere Punkte. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Deswegen ist der Unterschied in den Punkten, die erwähnt worden sind, aber das ist nicht so wichtig, inshallah ta'ala. Wir werden auch dann von Sheikh Duwaysh, Mahmoud Duwaysh, hat noch Zawaidu ala Masail al-Jahiliyyah geschrieben. Noch ein extra Buch. Falls Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt, könnten wir das auch durchmachen dann später. Er hat, das aber ist nicht von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, sondern das ist Sheikh von Mahmoud Duwaysh. Das Buch nennt sich Zawaid. Was bedeutet Zawaid? Zade, Yazidu, Ziyada. Was ist Ziyada? Aywa. Zusatz oder noch dazu, noch Messail, Punkte, bei denen sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den Muschrikin unterschieden hat, da hat er noch zusätzliche Sachen erwähnt, die Sheikh Mohammed nicht erwähnt hat. Und das sind circa 211 verschiedene Punkte. Noch dazu, wir erwähnen jetzt inshallah hier 130 verschiedene Punkte erwähnen, die wir lernen müssen. Und dann gibt es auch eine Prüfung wird es geben, inshallah. Eine richtige Prüfung. Kommst. Zettel. Wenn du das nicht gut machst, dann ist das ein Problem für dich. Teig. Kommen wir wieder zurück. Sagt der Sheikh, also in diesem Muqaddam, also dieser Einführung, Laysa murad al-musannif an nashraha hadhihi al-masail fi hadhihi risala. Wa innama tansisu alayha faqat wa tanabbuhu laha. Also Sheikh, der Autor, rahimahullah ta'ala, es war nicht sein Ziel, dass wir diese Fragen detailliert erwähnen, dass wir detailliert erläutern, sondern es war nur, dass wir sie erwähnen, damit der Muslim auf sie Acht gibt. Der Professor hat sich von den Muschrikin unterschieden in dieser Sache. Du sagst, okay, ich kenne mich aus, Alhamdulillah. Zum Beispiel, der Professor sagt, Sallu bin Alain, Khaliful Yehud, betet in Schuhen, unterscheidet euch von den Juden. Deswegen ist es Sunnah, dass man in Schuhen betet. Manchmal. Das ist Sunnah, dass man in Schuhen betet, dort, wo man mit Schuhen beten kann. Zum Beispiel in einer Moschee oder zu Hause, wo es einen Teppich gibt, kannst du nicht, sonst wirst du den Teppich schmutzig machen. Okay? Aber dort, wo du mit Schuhen beten kannst, ist es besser, dass du mit Schuhen betest, als dass du die Schuhe ausziehst. Wie zum Beispiel im Park oder irgendwo auf der Wiese oder irgendwo in der Wüste oder irgendwo im Schnee oder sonst irgendwo auf Beton oder wo es keinen Teppich gibt, den man schmutzig machen könnte. Mit, was? Baustelle, hat er gesagt. Baustelle. Verstehst du das, Barakallahu Fikum? Viele Leute kennen diesen Hadith nicht und sagen, oh Haram, musst, Bruder, zieh deine Schuhe aus. Ja. Zu Hause oder in der Moschee, natürlich. Stell dir vor, du kommst mit Stiefeln in die Moschee. Ja. Man wird dich rausschmeißen. Ja. Bekommst ein paar und... Ja. Das ist respektlos gegenüber der Moschee. Aber draußen... Verstehst du das, Barakallahu Fikum? Solange kein Ijazah ist. Echt? Solange kein Schmutz ist. Schmutz, Shara'i. Ja. Was ist Schmutz? Ist Erde schmutzig? Urin. Ja, ich meine ja. Aywa. Das, was schmutzig ist, also in der Scharia. Erde ist nicht schmutzig. Sand ist nicht schmutzig. Gatsch ist nicht schmutzig. Was gibt's noch? Echt? Beton. Beton zur Welt, ja. Aywa. Staub und Erde ist das Gleiche. Wo sind wir stehen geblieben? Man sieht ja nicht, dass man in Urin geht. Ne? Wenn man nicht sieht, dann halas. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einem Gebet, das kennt ihr, den Hadith kennt ihr, im Gebet selber hat der Prophet seine Patschen ausgezogen und hat sie auf die Seite geschmissen, mit dem Fuß. Alle Sahaba haben das gemacht. Nach dem Gebet, er sagt, wieso habt ihr das gemacht, wieso habt ihr da eure Schuhe ausgezogen? Weil in der Moschee des Propheten gab es keinen Teppich, es war Sand. Ja? Wieso habt ihr das gemacht? Die haben gesagt, ja Rasulullah, wir haben dich gesehen, dass du das gemacht hast. Und wir haben es gemacht. So waren die Sahaba. Die haben alles gemacht, was der Prophet macht. Ja? Und nicht so wie wir. Jemand kommt zu dir und sagt ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat so und so gemacht und der nix. Das ist Beweis, dass er den Propheten nicht liebt. Wallahi. Ja? Liebt ihn nicht. Weil derjenige, den du liebst, ja? Du willst so sein wie er. Ja? Du liebst alles, was er liebt. Ihr kennt ja Enes, radiallahu anhu. Also diese Speise. Ja? Wie hieß diese Speise? Tuba. Toba oder so. Einfach Brot mit heißem Wasser, also mit dieser Fleischbrühe, einfach übergießen. Brot, trockenes Brot und dann übergießen mit Wasser. Dieses Essen hat der Prophet Salam geliebt. Dieser Sahabi hat es nicht gemocht. Er hat gesagt, ich mag dieses Essen nicht. Man hat ihm gesagt, der Prophet Salam liebt dieses Essen. Und er sagt, und ich, Wallahi, liebe dieses Essen auch. Sofort. Wir haben ja letztens erwähnt, wenn man jemanden liebt, dann liebt man alles, was er liebt. Ja? Du verliebst dich in eine Frau. Ja? Das sind ihre Lieblingsschuhe. Du sagst, meine sind das auch Lieblingsschuhe. Ja? Sie liebt das, ich auch. Ja? Liebe. Und Leute lieben jeden Trottel. Aber den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sag ihm, Rasulullah, Rasulullah, was ist Rasulullah? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sagt Allah, wir haben dich als Rahma. Als Rahma, du bist Rahma für die Menschen. Was ist Allahs Rahma uns gegenüber? Was ist Allahs Gnade uns gegenüber? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja? Allah hat uns den Propheten geschickt. Und wir brauchen ihn nur zu folgen, sonst nichts. Ja? In seinem Benehmen, in seinem Akhlaq, in seiner Ibadah. Ja? Sonst gar nichts. In seinem Aussehen. Ja? Stell dir vor, der Professor kommt zu dir und sagt dir, lass dir den Bart wachsen und schneide dir diesen Schnauzer weg. Ja? Was würdest du machen? Würdest du dir einen Schnauzer lassen? Wie irgend so ein Vollidiot und rasierst dir den Bart? So ein Schnauzer, hässlicher Schnauzer, wie eine Ratte. Ja? Ratten haben so. Und rasierst dir den Bart. Der Prophet sagt dir das andere und du machst das Gegenteil. Das ist ein Zeichen, dass du ihn nicht liebst. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Taib. Wir haben bereits gesagt, diese Risala ist aufgebaut auf was? Asl min usuli din. وهي مخالفة الكفار. فيجب أن نؤسس هذه القاعدة ثم نشرع بالشرح. طيب. كتابه هذا يدل على أن دعوته قائمة على الكتاب والسنة. dann erwähnt der Sheikh noch einige wichtige Sachen und sagt, es ist also Pflicht, dass wir diese Sachen erklären. Was würdet ihr sagen? Ja. Wir sind nicht aufgewachsen in einem islamischen Land, in einem islamischen Staat, wo Koran und Sunna befolgt werden und respektiert werden. Und nichts und niemandem gibt man Vorsprung über Koran und Sunna. Sind wir in solchen Ländern aufgewachsen? Sind wir in solchen Familien aufgewachsen? Nein. Wenn wir ehrlich sind, wir sind in Familien aufgewachsen, bei denen die Tradition Nummer eins ist. Türkische Tradition, afghanische Tradition, bosnische Tradition ist Nummer eins. Ja? Erst danach, dann kommt noch irgendwelche blöden Regeln. Dann kommt die, irgendwo dann später kommt ein Stück des Islams. Ja? Irgendwas. Ja? Was hast du? Was ist an dir muslimisch? Man hat dich beschnitten, als du klein warst. Sonst noch was? Ich heiße Murat, Mustafa, Ali. Sonst noch irgendwas? Wir feiern Bayram. Sonst noch irgendwas? Ja, Rajul, relevante, wichtige Sachen. Alle diese Sachen sind nicht Schart von Schurut in Islam. Jemand, der Islam annimmt, er hat sich nicht beschnitten. Jetzt kommt ein Kafir und nimmt Islam an. Er ist nicht beschnitten. Bedeutet das, er ist kein Muslim? Er kann kein Muslim sein. Ha? Ist er Muslim oder ist er nicht Muslim? Jetzt kommt ein Kafir und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass nur Allah Gott ist. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Prophet ist. Und ich bezeuge, dass Jesus Allahs Prophet ist. Und nicht, was die Kuffar lügen. Ja? Er ist Muslim, aber er ist nicht beschnitten. Bayram feiert er auch nicht. Und er heißt auch nicht Mohammed oder Ali oder Mustafa, sondern er heißt Christian oder Sebastian oder was weiß ich was. Ist er kein Muslim? Er ist Muslim. Du hast also Sachen erwähnt, die nicht wichtig sind. Erwähne wichtige Sachen. Betest du? Nein. Alas. Wenn jemand sagt, ich bete nicht, da ist die Diskussion schon am Anfang vorbei. Ja. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Ja. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Also, وهذه رسالة مبنية على أصل من أصول الدين وهي مخالفة الكفار. Diese Risala ist aufgebaut auf einem Asl, auf einem Fundament, wichtigen Fundament. Das ist das Unterscheiden von den Kuffar. Dann sagt der Sheikh, لما نظر المبتدئ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية قالوا له قل هذه عقيدتي لأنهم لا يريدون أن يردوا عليه لأنها عقيدة السلف الصالح. فإذا ردوا عليه وقعوا في الكارثة. Als Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, mit den Mubtadi'a diskutiert hat in Aqida. Sie haben immer zu ihm gesagt, sag das ist meine Aqida, das ist meine Aqida. Aber er hat nie gesagt, das ist meine Aqida. Er hat gesagt, das ist Aqida von Salaf und Salih. Wenn er sagt, das ist Aqida von Salaf, von den ersten Generationen, das ist Aqida von Sahaba und Tabi'in und den ersten Imamen, ja? Sie können nicht auf ihn antworten. Weil wenn sie ihn antworten, dann ist ihr Dalal, ihre Dalala, ihre Irrgang, ist jedem klar. Deswegen haben sie mir gesagt, sag, hadihi aqidati, das ist meine Aqida. Wenn er sagt, das ist meine Aqida, dann greifen sie an und sagen, schau, wir haben seine Aqida widerlegt. Wir haben auf seine Aqida Red gemacht, Antwort gemacht. Ja? Deswegen sage ich auch nicht, wir glauben. Das ist unser Glaube. Das ist unsere Akida. Nein, wir sagen, das ist die Akida der ersten Generationen. Wie nennt man in der arabischen Sprache erste gute Generationen? In der arabischen Sprache. Salafus Salih. Und wenn du sagst, das ist Akida von Salafus Salih, sie können dich nicht besiegen. Weil das Gleiche, was du sagst, sagt Abu Bakr und Omar und Osman und Ali. Ja? Und Ibn Mas'ud und Ibn Abbas und andere Sahaba. Das Gleiche, was du sagst, sagt Hassan al-Basri, Abdullah ibn Mubarak, Ata. Ja? Das Gleiche, was du sagst, sagt Sufyan al-Thawri, Imam Ahmed, Imam al-Shafi, Imam Abi Hanife. Das Gleiche, was du sagst, sagt Ibrahim al-Nakhai und so weiter und so weiter. Das, was du sagst, sagt Imam al-Bukhari. Das, was du sagst, sagt Imam Muslim. Ja. Aber was machen sie? Sie kommen mit diesem Wort, weil die ersten Generationen, guten nennt man in der arabischen Sprache, Salafus Salih. Sie kommen und sagen, diese Leute, sie befolgen Salaf, Salafi, Salafiu, Salafisten, Salafiten. Ja? Um die Leute zu erschrecken. Und jetzt sagen die Leute über uns, das sind Salafiten. Das sind Salafisten. Okay, was ist Salafisten? Was sind Salafisten? Die islamische Glaubensgemeinschaft und diese ganzen Hodjas in den albanischen, türkischen, pakistanischen, bosnischen Moscheen. Ja? Wen befolgt ihr? Die ersten Generationen? Sie werden sagen, ja. Dann seid ihr auch Salafis. Ja, aber ihr benutzt einen Namen, den die Menschen nicht kennen, um sie zu erschrecken. Weil, wenn die Wahrheit kommt, werdet ihr euch wie Mäuse, wallahi, in euren Löcher verkriechen. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَاءَ الْحَقِّ. Die Wahrheit ist gekommen. وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. Und die Lüge ist verschwunden. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ. Wahrlich, die Lüge ist besiegt worden und verschwindet. Ja? Und Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Gelegenheit gegeben, dass wir Koran und Sunna lernen. Ja? Wir kennen Akida der ersten Generationen. Ja? Wir kennen den Glauben der Muslime. Nicht den Glauben von Ägyptern oder Glaube von Saudis oder Glaube von Türken oder von Kurden oder Glaube von Pakistanern oder Afghanen oder Tschetschener. Nein, wir kennen den Glauben von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akida von Sahaba, Akida von den ältesten Generationen. Haben wir gelernt, alles da, Bücher alle. Bringt ihr diese ganzen Leute, die uns attackieren und angreifen. Sag ihm, okay, ist dieses Buch gut? Geht zur islamischen Glaubensgemeinschaft. Und sag, Kitabu Tawhid, gut oder nicht gut? Naja, es ist gut, aber halas. Ich wollte nicht, dass du mir jetzt Vortrag machst. Ja? Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari. Ist dieses Buch gut oder nicht? Ja, es ist gut, aber halas. Sahihul Muslim. Es ist gut, aber halas. Ja. Tafsir ibn Kathir. Ist das Buch gut? Ja, sicher, das ist... Ja, sicher kennen Sie das. Ja. Aber das Problem ist... Allahu Mustan. Und genau so ist es bei uns. Wir sagen nicht, das ist unsere Akida. Wir sagen, das ist Akida to Salaf. Akida der ersten Generationen. Ja? Und die lernen wir und die befolgen wir. Weil wir wollen Muslime sein. Ja? Mises, ist dir was... Okay, bist du stolz, ein Araber zu sein? Ja? Bist du stolz, okay, Araber zu sein? Meiner Meinung nach ist eine schöne Sache. Okay? Warum? Weil die Araber haben eine wundervolle Geschichte. In unserer Zeit ein Araber, der nicht Koran und Sunna befolgt, ist null wert. Er ist eine Null. Er ist eine Null. Wisst ihr, was eine Null ist? Ja? Ja? Eine Null. Du machst zum Beispiel Chips auf, isst den Chips und dann tust du das so und dann... So viel ist er wert, wenn er Koran und Sunna nicht befolgt. Okay? Bist du stolz, ein Kurde zu sein? Ja? Okay. In der kurdischen Geschichte gab es große Männer wie Sheikhul Islam ibn Taymiyyah. Ja? Salahuddin Ayyubi. Okay. Aber ein Kurde, der nicht Koran und Sunna befolgt, ist genauso eine Null. Ja? Bist du stolz, ein Türke zu sein? Ja? Jetzt kommen die Türken dran, jetzt machen ich euch fertig. Achso, nein, ihr seid Kurden, Allah Akbar. Wo sind die Türken? Da. Ja? Bist du. Auch die Türken haben eine. Sie haben 500 Jahre Balkanstaaten so gehabt in den Händen. Ja? Auch etwas, man kann sagen, wir haben eine stolze Geschichte. Aber heute einer, der nicht Koran und Sunna befolgt, den Türke, was ist er wert? Nichts. Ja? Das gleiche gilt für Tschetschener, für Bosnier, für Russen, für Briten. Ja? Aber derjenige, der Koran und Sunna befolgt, okay? Geboren in New York, ja? geboren in Washington, geboren in Oslo, geboren in Moskau, geboren in Brasilia, geboren in Venezuela. Wenn er Koran und Sunna befolgt und die Akida der Sahaba, dann hat er das Recht, ein Imam zu sein, oder nicht? Dann hat er das Recht, das, was er sagt, zählt bei uns. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das ist eine Sache, die sehr wichtig ist, dass wir sie kennen. Taib, nächster Punkt, sagt Sheikh, إِذَا وَجَّهَ النَّاذِرْ نَذَرَهُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ غَيْرِ فَهْمِ كَلَامِ أَهْلِ الْإِلْمِ السَّابِقِينَ فَإِنَّهُ يَقَى فِيهَا وَقَى فِيهَا الْمُبْتَدِيَ مِنَ الْخَوَارِجِ إِنَّهُ يَقَى فِيمَا وَقَى فِيهِ الْمُبْتَدِيَ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالرَّافِدَ وَالْمُرْجِيَ Derjenige, der in Koran und Sunna guckt, er guckt in die Worte Allahs und er guckt in die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber er guckt nicht dabei in das Verständnis von den ersten Generationen. Was wird mit ihm passieren? Mit ihm wird das Gleiche passieren, was mit den Mubtadiyah passiert ist. Mit Khawarij und Jahmiyyah, Rafida, Murjiyah und andere Sekten. Gibt es jemanden auf dieser Welt? Alle Mubtadiyah sagen, sagt Allah, sagt Prophet. Alle Mubtadiyah sagen das. Es gibt ein Hadith, Rasulullah s.a.w. sagt, so und so und so. Wie hast du diesen Hadith verstanden, mein Lieber? Ja, so. Nein, das darfst du nicht. Du musst diesen Hadith verstehen, wie die ersten Generationen, nicht so, wie du es möchtest. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Das ist eine gefährliche Sache, merkt euch das. Okay? Koran und Sunna, naam. Ala fahmi, wie verstehst du Koran und Sunna? Die ersten Generationen es verstanden haben und nicht auf deine eigene Art und Weise. Das sind wichtige Sachen, Menhajiyah, die wichtigen Menhaj sind, die wir kennen müssen. Teil. Taib. Ayo, das haben wir auch erwähnt. La yujad mubtadiya muntasib lil Islam illa wa yastadilu bil kitab wa sunnah. Es gibt keinen Mubtadiya. Was ist ein Mubtadiya? Die aus den letzten Reihen hinten. Mubtadiya. Bid'a-Träger. Echt? Bid'a-Macher. Ein Bid'a-Macher, der neue Sachen in Islam einführt, ohne dafür Beweise zu haben. Die Leute, die Mubtadiya in unserer Zeit, die Rafida oder die extremen Sufis oder Murjiya oder Jahmiyyah, und so weiter. Was machen sie? Sie beweisen auch mit Koran und Sunna. Aber wie verstehen sie Koran und Sunna? Auf ihre eigene Art und Weise. Und nicht so, wie die ersten Generationen Koran und Sunna verstanden haben. Barakallahu fikum. Taib. Dann erwähnen wir noch eine, inshallah, sehr wichtige Frage. Der Sheikh, haben wir gesagt, hat hier 130 Punkte erwähnt. Unterschiede, wo sich der Prophet unterschieden hat von den Kuffar, von den Muschrikin. Ja? Bedeutet das, dass es nur 130 Unterschiede gibt? Oder gibt es mehr als 130? Es gibt mehr. Der Sheikh Rahimahullah hat hier die wichtigsten Sachen erwähnt. Okay? Aber wie wir sagten vorhin, Sheikh Mahmoud Duwaysh hat noch 211 Punkte dazu erwähnt. Ja? Die alle sehr wichtig sind. Ja? Taib, nein. Das haben wir erwähnt, Alhamdulillah. Das ist wichtig. Taib, jetzt kommen wir zu dieser Sache, Al-Jahiliyyah. Was ist die Jahiliyyah? Die Jahiliyyah, Imam An-Nawawi sagt, Al-Muradu bil-Jahiliyyah ma kane fil fetrati qabl al-Islam. Jahiliyyah, damit ist gemeint, was? Diese Zeit, die vor dem Islam war. Okay? Aber diese Definition ist nicht ganz komplett. Weil, kann es sein, dass jemand eine Eigenschaft von den Leuten der Jahiliyyah hat? Ja? Aber ist trotzdem Muslim? Ja. Abu Dharr. Echt? Abu Dharr. Abu Dharr. Abu Dharr, radiallahu anhu, der Prophet sagt, ja, Abu Dharr, Anta rajulun fika jahiliyya. Abu Dharr, du bist ein Mann, in dir steckt noch Jahiliyyah. Warum? Weil Bilal geschimpft. Er hat ihn gesagt, du Schwarzer, oder du bist Sohn von einer schwarzen Frau. Ja? Und der Prophet hat ihn gesagt, ja, aber ente rajulun fike jahiliya. Du bist ein Mann, in dir steckt Jahiliya. So hat das Abu Dharr ganz, ganz schwer gefallen. Rassismus. Ja? Dass du deinem Bruder sowas sagst und dass du noch seine Mutter dabei erwähnst, ist ein Zeichen, dass du dich von dem Kufr, er ist Muslim, aber er hat noch eine Eigenschaft von Kufr von früher ist geblieben. Dass er nicht aufpasst, was er sagt. Okay? Dass er Blödsinn redet. Ist ein Zeichen von Jahiliya. Ein Muslim darf sich nicht erlauben, Blödsinn zu reden. Irgendwas zu reden. Irgendwas Unüberlegtes zu sagen. Warum? Weil der Prophet s.a.w. sagt, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Derjenige, der an Allah glaubt und an seinem und an das jüngste Gericht, er soll Gutes reden oder er soll schweigen, er soll nichts sagen. Okay? Hast du was Gutes zu sagen? Yalla bismillah. Hast du nichts Gutes zu sagen? Kein Wort, besser. Weil wenn du irgendein Blödsinn sagst, du tust damit den Ahlul Jahiliya ähneln. Deswegen sagt Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Jahiliya ma qabla al-Islam. Wa kad yutlaq fi shakhs mu'ayyin ay fi hali jahiliyatihi. Jahiliya ist das, was vor dem Islam war, aber man kann es auch bei bestimmten Personen sagen, in ihrer Jahiliya, in ihrer vorislamischen Zeit. Tay barakallahu fikum. Im Koran wird Jahiliya, Jahiliya. Jahl ist Unwissenheit. Jahiliya ist diese Kufrzeit vor dem Islam. Egal ob vor dem Propheten oder deine. Als du Kafir warst, hast du den Islam angenommen. Du warst in der Jahiliya. Vor islamischer Zeit, deine persönliche. Okay? Ja? Du kannst zu jemandem sagen, du bist ein Muslim, aber du hast noch in Jahiliya bei dir. Du hast dich nicht von Sachen, wie sagt man das? Getrennt. Nationalismus, Rassismus, was haben wir vorhin gesagt? Blödes Herumreden, Benehmen, weißt du? Sachen, die haram sind. Okay? Aber du bist Muslim. Aber wenn du zu jemandem sagst, ente jahiliyun, du bist ein echter Jahili, das bedeutet, du bist kein Muslim. Ja? Ente jahil, du bist ein Jahil. Einer, der sich nicht auskennt, der kein Wissen hat. Ja? Okay? Und Jahil ist auch nicht jedes Mal negativ gemeint. Okay? Stell dir vor, barakallahu fikum. Natürlich, man muss sein Gehirn einschalten. Okay? Stell dir vor, ich sage zu Abdurrahman, ja Abdurrahman, du hast keine Ahnung, was studiert. Mohandis. Also, du bist ein Ingenieur. Und du kommst zu mir in die Küche, nimmst Mehl, Wasser und tust Brot machen und am Ende kommt irgendein Ziegelstein raus. Ich sage, Allah, du bist Jahil in dieser Sache. Ist das negativ? Dass ich sage, du sagst, wie kannst du zu mir... Nein, ich sage nicht Jahil im religiösen Sinne. Sondern mit Backen kennst du dich null aus. Ja? Du bist unwissend in dieser Sache. Ja? Aber das ist halt, man sollte bei solchen Sachen aufpassen, dass man jemanden nicht kränkt, dass jemand nicht falsch versteht. Aber auf jeden Fall unsere Pflicht ist, inshallah ta'ala, dass wir solche Informationen, islamische, religiöse Informationen, dass wir sie ständig was verbreiten, erwähnen. Ja? Manche Brüder schämen sich, dass er ein Hadith erwähnt, den jeder kennt. Ja? Wir haben den Hadith alle gehört. Okay? Aber manche haben ihn vor 10 Jahren gehört. Manche haben ihn vor 3 Jahren gehört. Manche haben ihn gestern gelesen. Manche haben ihn gelesen vor 3 Tagen. Manche. Aber es gibt doch bestimmt welche, die kennen vielleicht diesen Hadith nicht. Aber du kommst und sagst, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja. Was? Derjenige, dem Allah Gutes wünscht, er wird ihn Fiqh in Religion geben. Er wird ihn die Religion verstehen lassen. Ja? Derjenige, dem Allah Gutes wünscht, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala das richtige Verständnis für Islam geben, für Religion geben. Diesen Hadith kennen wir alle. Aber sobald du diesen Hadith hörst, sagst du, ja Rabbi, faqihni fi din. Allahumma zidni ilma. Oh Allah, gib mir das richtige Verständnis von Religion. Oh Allah, vergrößere mein Ilm. Dieser Bruder, wozu hat er dich gebracht? Ein Hadith, den du kennst. Er hat dich dazu gebracht, dass du sofort du machst und sagst, ja Allah, gib mir Ilm, belehre mich, bring es mir bei. Ich kenne mich null aus. Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Was haben wir vorhin gesagt? Jahiliya. Ja? Wird viermal im Koran erwähnt. An erster Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, تَذُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ذَنَّ الْجَاهِلِيَّ. Und ihr hattet über Allah eine Meinung, im negativen Sinne, ذَنَّ الْجَاهِلِيَّ, eine Meinung der Jahiliyyah. Was ist zum Beispiel eine Meinung der Jahiliyyah? Du hast eine Meinung über Allah, die ist Jahiliyyah. Nein. Allah wird uns nicht helfen. Allah wird uns im Stich lassen. Denkst du so über Allah, dass Allah dich im Stich lässt? Das ist Katastrophe, ja, Rajul. Allah subhanahu wa ta'ala, andere Sachen. Al-Muhim, wir erwähnen nur die Beispiele. Dhanul Jahiliyyah, Gedanken oder Meinungen aus der Jahiliyyah. Okay? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَهُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ. Wollen die denn das Gesetz der Jahiliyyah, der vorislamischen Zeit? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. إِشْ لِكَوْمٍ يُقِنُونَ. Und wer ist besser als Allah? Wessen Gesetz ist besser als das Gesetz Allahs? لِكَوْمٍ يُقِنُونَ. Für die Menschen, die Yakin haben. يُقِنُونَ, also die mit Gewissheit und mit Yakin und Überzeugung. Okay, mit festem Glauben. حُكْمُ الْجَاهِلِيَةِ erwähnt Allah in dieser Ayah. Jahiliyyah, das Gesetz der Jahiliyyah. Ja? Jedes Gesetz, das nicht nach Koran und Sunna ist, das Gesetz der Jahiliyyah. Und Allah verbietet es und erlaubt es in keinem Fall. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Tayyib. Dann sagt Allah, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Und sie sollen sich nicht aufdecken, sagt Allah, befehlt den Frauen. Und sie sollen sich nicht aufdecken, wie man sich aufgedeckt hat in der Jahiliyyah al-Ula. In der ersten Jahiliyyah, vor dem Islam. Die Frauen dürfen sich nicht aufdecken, anziehen, so wie man sich vor dem Islam angezogen hat. Jetzt irgendeine Schwester, okay? Irgendeine Schwester nimmt Islam an. Ein Mädchen, Kafira, sie war Kafira, nimmt Islam an, okay? Allah sagt zu diesem Mädchen, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Und die Frauen dürfen sich nicht so aufdecken, entblößen, wie sie sich in der ersten Jahiliyyah entblößt haben. Sofort Befehl, halas. Was bedeutet das? Hast du Islam angenommen? Glaubst du an Allah, Alhamdulillah? Glaubst du an den Rasul? Ja, Allah verbietet dir, dass du dich so anziehst. Leggings und ohne Kopftuch und weißt du, enge Hosen oder irgendwelche Stiefeln, mit denen man so herumklopft auf der Straße und dieses Aussehen, Parfüm geschminkt und die. Das ist verboten, haram. Das ist Praxis der Jahiliyyah, der vorislamischen Zeit. Das ist Praktizieren des Koffers. Das ist verboten, darfst du nicht mehr machen. Versteht ihr das, Barakallahu fiikum, Alhamdulillah. Und vierte Stelle oder vierte Ayah, wo Allah die Jahiliyyah erwähnt, ist ja'ala alladhina kafaru fi kulubihim al-hamiyyah, hamiyyah al-jahiliyyah. Die Ungläubigen als in ihrem Herzen die Jahiliyyah, die Hamiyyah, was ist Hamiyyah? Was ist Hamiyyah? Extremismus. Dieser Hass dieser Fanatismus. Rassismus. Was noch? Dieser Kufr. Welche Hamiyyah? Hamiyyah al-Jahiliyyah. Diese Kufr und dieser Extremismus aus der Jahiliyyah. Oder was zu denen auch wirklich passt. Was zu denen passt. Was könnte man als Beispiel nehmen für die Hamiyyah der Kuffar, der Jahiliyyah? Hamiyyah des Jahls. Zum Beispiel in die Muslime, diese Rohingya. Was ist mit denen? Rohingya-Muslime. Rohingya auf Arabisch, wie sagt man auf Rohingya. Burma. Burma. Wie nennt man das Rohingya auf Deutsch? Rohingya. Ich glaube, Rohingya sagt man. Rohingya-Muslime. Muslime in Burma. Dieses Volk nennt man Rohingya. Wie zum Beispiel Türken oder Muslime von Kurden oder Muslime von Arabern oder. Das sind Muslime Rohingya, so heißt er. Muslime in Burma. Wie benehmen sich die Kuffar, die Hindus? Mit welcher Hamiya? Der Extremismus der Jahiliyya. Sie brennen alle Häuser nieder und jeder, der drinnen lebt. Und schlachten jeden, der sich bewegt. Mit großen Schwertern. Macheten. Ihr kennt diese Macheten, wenn du dich durch Dschungel, durch dieses Gebüsch. Damit schlachten sie Frauen, Kinder, groß, alt, klein, jeden. Warum? Weil sie Jahiliyya sind. Die sind Jahiliyya, Jahiliyun, Kuffar, Mushrikin. Deswegen sind diese Hamiyya. Hamiyya, keine Rahma. Habt ihr jemals gesehen, dass Muslime Menschen abschlachten, vergewaltigen ihre kleinen, großen Kinder? Abadan. Im Islam gab es sowas niemals. Muslime waren immer richtige Männer. Haben sich gestellt. Saf der Römer, Saf der Perser, Saf der Mushrikin, in Bedr, in Uhud, in Tabuk, in überall. Und Saf der Muslime. Haben sich gestellt und haben gekämpft. Und die haben niemanden massakriert. Was haben die Mushrikin gemacht in Uhud? Verstümmelt. Sie haben Hamza aufgeschlitzt und haben seine Leber rausgenommen und haben sie mit Zähnen gegessen. Haben die von den Sahaba die Ohren abgeschnitten. Warum? Diese Hamiyya, dieser Extremismus des Kuffars, der Kuffar, diesen Extremismus, den wollen sie uns zuschreiben, dass wir Extremisten sind. Wallahi, wir sind keine Extremisten. Ganz im Gegenteil. Wir sind diejenigen, die Leute zum Zusammenleben im Frieden aufrufen. Aber der Shaitan erlaubt es nicht. Shaitan erlaubt seinen Soldaten das nicht. Er erlaubt das nicht. Die wollen Islam nicht haben in dieser Dunya. Warum wollen sie nicht? Weil das Allahs Gesetz ist in dieser Dunya bis Yom al-Qiyamah. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَنْ يَرْدَى أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَى حَتَّى تَتَبِي مِلَّتَهُمْ. Was bedeutet das? Wer kann mir das übersetzen? وَلَنْ يَرْدَى أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَى حَتَّى تَتَبِي مِلَّتَهُمْ. Die werden mit dir niemals zufrieden sein, bis du nicht ihre Religion annimmst. Bis du Islam nicht verlässt. Okay? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und viele sogenannte Muslime haben den Islam verlassen. Manche sind überhaupt keine, obwohl sie sagen, wir sind Muslime. Die waren nie Muslime. Warum? Nur in Ruhe gelassen zu werden. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. La hawla wa la quwwata illa billah. Wo sind wir stehen geblieben? Aqsam al-Jahiliyya. Wir haben nur noch 5 Minuten, subhanallah. 6 Minuten. Taib. Wir haben gar nicht begonnen mit der Risala. Wir haben überhaupt nicht begonnen mit dem Buch. Wir sind noch. Also, das sind Sachen, die. Das meiste haben wir erwähnt. Okay? Nicht der Reihenfolge nach. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Es gibt noch viele Fawaid. Ihr müsst nicht gehen, es gibt noch einige Sachen, die ich erwähnen möchte. Okay? Wir haben vorhin gesagt, okay, wenn man zu jemandem sagt, du hast, bei dir gibt es Jahiliyya, Eigenschaften von Jahiliyya, das ist nicht das gleiche, wie wenn du jemandem sagst, du bist Jahiliyun. Okay? Weil das eine bedeutet Kufr und das eine bedeutet nur, du hast Eigenschaften von Kufar, aber du bist Muslim. Okay? Jetzt, weil Jahiliyyah die gleiche Bedeutung hat wie Kufr, okay? Jahl. Jahl ist Unwissenheit. Jahl. Jahiliyyah bedeutet Kufr. Kommen wir zu einer wichtigen Sache, die Leute in unserer Zeit nicht verstehen. Dann kommen manche und sagen, eine Akida, eine Mes'ela in Akida oder in einem Abzweig in Bezug auf Tekfir und so weiter, kommen und sagen, Leise kullu man waka fil kufri, waka al kufru alayhi. Und das sagen meistens Murji'a in unserer Zeit. Ein Zeichen der Murji'a. Das heißt, Leise kullu man wakal fil kufri, wakal kufru alayhi. Nicht jeder, der in Kufr geraten ist, bedeutet, dass der Kufr sich in seinem Fall verwirklicht hat. Nein, die kommen und sagen, jeder, der, wenn jemand Kufr macht, das bedeutet nicht gleich, dass er Kafir ist. Okay? Aber das, diejenigen, die ich selber gehört habe, dass sie das erwähnt haben, von den Leuten der Murji'a, haben nie diese Frage bis Ende erklärt. Die posten das in YouTube, posten im Internet. Shabab, Jugendliche lesen, hören solche Sachen und gehen in die Irre, weil sie diese Sache nicht detailliert erwähnen. Sag Sheikh Ahmed Al-Hazimi, Hada fi ghayri masaili shirki wa tawhid. Diese Regel gilt nicht für Schirk und für Tawhid. Ja? Derjenige, der große Schirk macht, ja? Waka fi Schirk, wa waka shirku alayhi, ja? Das gilt für andere Sachen, die man als Taten des Kufrs bezeichnet. Okay? Eine Tat des Kufrs. Was zum Beispiel? Ja? Esch? Nein, Wasila ist nicht Wasila. Schefa, nein, Schefa, und das ist ein großer Kufr, großer Schirk, meine ich. Wie zum Beispiel jemand ist, zum Beispiel jemand aus dem neuen Islam, weißt du, er liest zwar Koran und sowas, aber er macht so, weißt du. Ja? Das ist Respektlosigkeit gegenüber Allahs Buch, Allahs Wort. Ja? Die Hanefiten machen Tekfir sofort. Ja? Ja, die Hanefiten sind ganz streng in Tekfir. Natürlich richtige Hanefiten. Das Problem ist, dass unsere Hanefiten, aus der Türkei und aus Bosnien und sowas, die sind keine Hanefiten, die haben sich den Islam mit Kommunismus und mit Nationalismus, haben sie selber. Die haben so einen Mix gemacht, so eine Schorba. So eine Schorba haben sie gekocht. Für sich selbst, Allahu musta'an. Taib. Amma Masail al-Shirki wa Tawhid. المناقض للتوحيد فكل من وقع في شركي يا استاذ في شركي وقع شرك عليه ان زهن von توحيد und großer Schirk wer eine Sache begeht die den توحيد zerstört na bei ihm hat sich Schirk verwirklicht ist ein Muschrik طيب واما ما عدا ذلك كمن انكر معلوما من الدين بالضروره وقد يكون يخفى عليه فهذا لابد من إقامة الحجة. Aber andere Sachen, die sind Pflicht, dass man sie kennt. Aber in seinem Fall, die Sachen konnte er nicht lernen, es gab niemanden, der mir das beibringt, der ist neu im Islam, hat Sachen gesagt oder gemacht. Man muss bei solcher Person natürlich die Argumente bringen, man muss ihn belehren, dass das verboten ist, dass man das nicht machen darf, dass es Kufr ist und so weiter und so weiter. Ja? Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, Allahs Buch ist erschaffen. Erschaffen worden. Okay, das ist Kufr. Natürlich. Weil jeder weiß, dass Allahs Buch nicht erschaffen ist. Allah hat diese Worte im Koran gesagt. Wie können die Worte Allahs erschaffen werden? Wer hat sie denn erschaffen? Allah? Allah konnte nicht reden, dann hat er sich selbst diese Eigenschaft zu reden erschaffen. Er hat also nicht reden können, dann hat er sich diese Eigenschaft da später zugelegt. Das ist Kufr. Deswegen sagen wir nicht, Allah ist erschaffen, sondern Koran, Astaghfirullah, Koran ist erschaffen. Sondern wir sagen, Koran ist Allahs Wort, was er offenbart hat zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Oder nicht? Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Alif Lamim, Yasin und so weiter, das sind Worte Allahs und die sind nicht erschaffen. Okay? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe gelesen, Koran ist erschaffen, kannst du nicht gleich sagen, du bist ein Kafir, sondern sagst, diese Sache ist gefährlich, weil wenn du sagst, Koran ist erschaffen, das bedeutet Allahs Eigenschaft. Eine Ziffer von ihm, ein Attribut von ihm ist erschaffen. Reden ist das bedeutet, Allah konnte nicht reden. Du kannst reden, Mensch kann reden, Allah konnte nicht reden. Dich hat Allah mit Reden erschaffen und er selbst konnte nicht reden. Was für eine böse und schlechte Meinung über Allah hast du? Dann wird dieser Mann natürlich sofort sagen, Astaghfirullah, nein, das habe ich nicht so gemeint. Ich habe gemeint, die Blätter natürlich. Und diese Tinte, das wird ja gedruckt in Druckerei und dann solche, das habe ich gemeint, nicht die. Okay? Ja? Auch wenn er gemeint hat, du musst ihm eine Tür offen lassen für, dass er nicht alle Türen schließen. Du hast ihn ans Messer geliefert. Sondern, dass du ihm immer eine Tür offen lässt, dass er sagt, ich mache Taube, Astaghfirullah, das habe ich nicht so, ich habe das nicht gewusst. Oder, aber wenn er sagt, nein, Koran ist erschaffen, nachdem du ihm erklärt hast, dann sagst du, wieder so. Ciao, Papa. Okay, ich habe gehört, ciao Papa darf man nicht sagen. Weil Papa bedeutet Baba, der Baba Papst. Von Vatikan, Papst. Okay. Ciao Papst, deswegen. Grüße Papa. Ja? Vierti. Avidere. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Da gibt es noch eine wichtige Sache, aber es ist schon 8. Und wir müssen Isha beten. Taib inshallah ta'ala. Hoffentlich können wir morgen um 19:00 inshallah ta'ala weitermachen mit dem gleichen Buch. Ich finde, es ist wichtig für uns, dass wir das machen. Okay? Taib? Kommst rechtzeitig. Vorhin hat jemand zu mir gesagt, ich sage, wieso bist du zu spät gekommen? Er sagt, du bist auch zu spät gekommen. Na und? Kann der Vortrag ohne mich beginnen? Allahu Akbar. Du bist auch zu spät gekommen. Du darfst nicht zu spät kommen. Wenn ich zu spät komme, redet man so mit Hoja. Allahu Akbar. Irgendwie, die türkischen Brüder respektieren Hojas, mashallah. طيب بارك الله فيكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك